Grundsätzlich gibt man damit zu, dass eine systematische Vernichtungsaktion stattgefunden habe. Nur hat man sich bisher noch keine Gedanken darüber gemacht, wie viel und was denn alles an schriftlichem Material der Ketzer beseitigt worden ist. Die Ketzer haben zum Beispiel religiöse Traktate und Werbeschriften verfasst und vertrieben. Und es ist nun kein Wunder, wenn die Inquisition derartige Literatur vernichtete. Doch überlegen wir einmal. Haben die Heretiker nichts anderes als nur religiöse Werbeliteratur geschrieben? Sie waren organisiert, besaßen Ämter und Einrichtungen. Sie hatten eigene öffentliche Schulen und Kirchhöfe und mussten daher doch sicher notgedrungen allerlei Vorgänge im Gemeindeleben schriftlich fixieren. Es mussten sich also vielerorts Akten ansammeln. Aber auffälligerweise sind auch diese Akten verschwunden. Dieser Befund ist höchst seltsam. Denn was für einen Grund hatten die Verfolger, auch diese Akten bis aufs letzte Blatt auszurotten? Man könnte entgegnen, die Inquisition hätte dabei die Absicht gehabt, überhaupt jede Spur vom mittelalterlichen Ketzertum vor den Augen der Mit- und Nachwelt zu verbergen. Doch das stimmt nicht. Die katholischen Gegner waren keineswegs darauf bedacht, der Nachwelt gegenüber die Existenz der Heretiker zu verschweigen. Im Gegenteil, sie selbst haben in einer Unmenge von eigenen Schriften und Traktaten der Nachwelt ausführliche Nachrichten über das Ketzertum zukommen lassen. Ich frage daher nun nochmals, warum sind dann sogar die unschuldigen Akten über die Gemeindeangelegenheiten der Ketzer restlos vernichtet worden? Das Auffällige ist ja, dass rein gar nichts davon sich erhalten hat, wo doch sonst seit dem 12. Jahrhundert so viel unnützer Aktenkrempel auf uns gekommen ist. Höchst merkwürdig auch, dass der große ketzerische Akteninhalt nicht einmal indirekt von den Gegnern verwertet und wenigstens auf diese indirekte Weise gerettet wurde. Solche Akten müssen doch der Inquisition reichlich in die Hände gefallen sein. Aber seltsam, was immer die katholischen Schriftsteller berichten, entnehmen sie nicht den Akten der Heretiker, sondern das lassen sie sich angeblich mündlich von den Verhafteten erzählen. Eine schlaue Taktik von den fälschenden katholischen Gegnern. Weiter. Sicher haben die Ketzer auch chronistische Aufzeichnungen von ihren wichtigen Sektenereignissen gemacht und hinterlassen. Wo sind diese heretischen Chroniken geblieben? Sie sind allesamt verschwunden. Warum denn das? Freilich gab es für die Inquisitoren gute Gründe, die ketzerische Werbeliteratur, wenn sie in der Landessprache geschrieben war, unschädlich zu machen. Aber warum sollten die Gegner die lateinisch oder auch in der Volkssprache erfassten Chroniken heretischer Schriftsteller so hassvoll aufgespürt und vernichtet haben, wenn sie selbst Chroniken und andere Literatur über die angebliche Entwicklung und Lehren eben dieses Ketzertums der Mit- und Nachwelt bereitwilligst zur Verfügung stellten? Über dieses so wichtige Problem hat sich bisher noch kein Forscher den Kopf zerbrochen, und doch lohnt die Mühe sich wirklich. Bei sorgsamer Erwägung aller verräterischen Umstände, zum Beispiel, dass die angeblich zeitgenössischen katholischen Schriftsteller allesamt und mehrere Jahrhunderte hindurch es peinlichst vermieden, auch nur indirekt die heretischen Chroniken und Akten zu verwerten, dass ferner in den erhaltenen Schriften der katholischen Berichterstatter die Haupttaktik der großen Fälschungsaktion, nämlich der absichtliche Widerspruch, so unbekümmert angewandt ist, würden auch die relativistischen Forscher zu der Überzeugung kommen, dass die gesamte ketzerische Literatur deshalb planmäßig vernichtet wurde, um ebenso planmäßig etwas anderes in die Lücke einzustellen. Man würde bei diesem Nachdenken erkennen, dass eben nicht bloß vernichtet ist, sondern auch Neues geschaffen wurde, das heißt, Neues gefälscht und für angeblich echt an die Stelle des Vernichteten eingesetzt wurde. Die systematische Ausrottung aller heretischen und echten Aktenstücke und Chroniken bis auf das letzte Blatt wird nur verständlich durch die Erkenntnis, an die Stelle des vernichteten Echten sollte gefälschter Ersatz treten. oder aus anderer Perspektive betrachtet, um eine neue Ketzergeschichte in der historischen Aufmachung, wie die Tendenz erforderte, der Nachwelt zu unterschieben, war seitens der Fälscher der großen Aktion eine Vorbedingung zu erfüllen, nämlich die restlose Vernichtung aller vorhandenen echten ketzerischen Akten und Chroniken. Es lässt sich für die Tatsache der Ausrottung aller echten heretischen Literatur schlechterdings kein anderer Grund ausfindig machen als dieser. Gefälschtes sollte in die Lücken geschoben werden. Um nicht allzu weit abzuschweifen, begnüge ich mich an dieser Stelle mit der Bemerkung, dass selbstverständlich auch die so zahlreich erhaltenen offiziellen Prozessakten der Inquisitionstribunale, soweit sie in die Zeit vor etwa 1400 fallen, gefälscht worden sind. Eine einfache Überlegung stellt übrigens dies Resultat bereits sicher. Als man im Verlaufe der Fälschungsaktion an die Stelle der vernichteten echten Ketzerliteratur gefälschtes Ersatzmaterial setzte, forderte die Natur der Sache, nämlich die mit der künstlichen Ketzergeschichte verfolgte Tendenz, dass man ganze Arbeit leistete. Es ging nicht an, in irgendwelcher Form, etwa in den Prozessakten der Inquisition, echtes Material am Leben zu lassen, das ja zum Verräter des gefälschten Materials werden musste. Wollte man alle tendenziösen Angaben über die Heretiker, ihre Lehren und Einrichtungen miteinander in Einklang bringen, und hierzu war man gezwungen, so blieb gar nichts anderes übrig, als auch die Prozessakten so zu fabrizieren, dass ihre Aussagen mit den chronistischen Fälschungsprodukten übereinstimmten, wenigstens in den allgemeinen Grundzügen. Nunmehr wird es Zeit, dass wir uns wieder unserem eigentlichen Thema, dem Problem der Existenz mittelalterlicher Partikularkirchen, zuwenden. Gibt uns die gefälschte Überlieferung, wie die Forscher meinen, ganz und gar keine Andeutung, keinen versteckten Hinweis auf die Existenz solcher Regionalkirchen? Sehen wir zu. Doch vorher muss ich die charakteristischen Merkmale, die Besonderheiten dieser Kirchen bzw. Gemeinschaften noch einmal unterstreichen. Es handelt sich also bei diesen Regional- oder Partikularkirchen um christliche Organisationen, die erstens unabhängig von Rom sind, das heißt keine Teilstücke der katholischen Universalkirche darstellen, zweitens, die auch untereinander unabhängige Gebilde sind. Nicht umsonst haben wir uns vorher mit der Geschichte der Ketzer befasst. Die Ketzergeschichte, das wurde schon einmal betont, ist nämlich ein Überlieferungsgebiet, das gute Ausbeute für die Lösung unseres Problems liefert.